Zum 100. Gründungstag der Nationalen Liga Koreas, 23. März 1917, gab das staatliche Amt für Briefmarkenemission eine neue Briefmarke als Kleinbogen heraus. Mit den Schriften Weitreichendes Ziel und der Käfer, die auch im Schnee ihre grüne Farbe behält, im Hintergrund stehen auf dem Kleinbogen die Briefmarke, in der der Text der ersten Strophe und die Note des Liedes Grüne Käfer auf dem Berg Nam, geschaffen vom Herrn Kim Hyung-sik, hervorragendem Leiter der antijapanischen Nationalen Befreiungsbewegung Koreas, gedruckt sind, und der Text der zweiten und dritten Strophe. Das Lied, das Herr Kim Hyung-sik im Jahr zu C7 1918 nach der Entlassung vom Pyongyanger Gefängnis schuf, ist ein unvergängliches Meisterwerk, das sich auf den Beginn der koreanischen Revolution bezieht. Die Käfer ist der Nationalbaum Koreas.